Auswanderer. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Auswanderer. Sie nehmen ihre Kinder an der Hand und ziehen fort, es duldet sie kein Land. Grenzwächter sind auf ihren Weg gestellt, wie wenn ein Hund am Tor die Wache hält. Sind über Meer noch ein paar Acker breit, worauf nicht Gras noch Futterkorn gedeiht? Sanddünen, die kein Sämann noch bewarf, dass dort ein Bettelvolk verhungern darf? Der Bauch der Schiffe nimmt sie endlich auf, zum Ballast hingeworfen, Hauf um Hauf, und setzt sie an den fernen Küsten aus, wie Findlingskinder vor ein fremdes Haus. Ende von Auswanderer.